Kundgabe 2931 B. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.10.1943. Lichtträger, Wort Gottes. Wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Denn es verliere der Widersacher die Macht über ihn. Und so liegt es nur an eurem Glauben, den ihr beweisen müsset dadurch, dass ihr tut, was ich euch geboten habe, dass ihr in der Liebe lebt. Dann aber wird euch auch die Erkenntnis kommen, ob und wann ihr in der Wahrheit steht. Und ihr werdet mein Wort annehmen, wo und in welcher Form es euch auch geboten wird. Denn mein Wort ist nicht gebunden an ein Buch, an eine Schrift, an einen Ort. Es tönet überall in den Herzen der Menschen, die an mich glauben und meine Gebote halten. Und es überzeugt die Menschen, die es hören, so sie in der Liebe leben und von ganzem Herzen sanft und demütig sind, meinem Willen gegenüber, die sich mir hingeben, die sich meiner Führung anvertrauen und also auch ihre Herzen öffnen meiner Stimme. Und immer werde ich zu den Menschen reden, so wie es notwendig ist, so wie sie meiner Kraft bedürfen, die mein Wort ihnen vermittelt. Ich werde selbst bei den Menschen sein im Wort, wie ich es verheißen habe. Doch die meine Stimme nicht zu hören vermögen, deren Herzen sind nicht aufnahmewillig, selbst wenn sie fähig dazu sind, weil ihnen der Glaube mangelt an mein Liebeswirken, weil der Glaube an meine Allmacht, Weisheit und Liebe in ihnen noch nicht so lebendig geworden ist, dass sie mein Wirken verständlich finden. In erbarmender Liebe sehe ich auf meine Geschöpfe, die gefesselt durch die Macht des Widersachers am Boden liegen, weil sie mich nicht sehen wollen, weil ihnen mein Licht unerträglich dünkt. Und darum sende ich Lichtträger ihnen entgegen, die ihnen das Licht in verhülltem Zustand darbieten. Doch diese werden als Abgesandte des Gegners angesehen, der ihnen nimmermehr Licht bringen könnte. Und selbst die, im Licht zu stehen glauben, erkennen nicht die Boten des Himmels. Sie wehren sich dagegen und können doch nicht anders überzeugt werden, als durch mein Wort, das für sich selbst spricht, so sie es willig auf sich wirken lassen. Doch meine Lichtträger soll es nicht beirren. Sie sollen ihr Amt weiter verwalten, sie sollen ohne Scheu reden und mich walten lassen. Denn ich helfe dort nach, wo sie keinen Erfolg haben. Ich komme immer und immer wieder, solange sich nicht der Wille des Menschen offen von mir abwendet. Denn meine Liebe und meine Geduld kennen keine Grenzen, und meine Erbarmung gilt allen Menschen, die in geistiger Not sind. Amen.